Sie rast aus der Akku. Bubu, du lebst mietfrei in meinem Kopf. Hab gehofft, Erinnerung ist weg, doch sie bleibt immer noch. Wenn du im Traum zweimal klopfst, krieg ich wieder einmal Bock. Seh dich nur mit geschlossenen Augen, also schieße ich mich noch. Bubu, du lebst mietfrei in meinem Kopf. Hab gehofft, Erinnerung ist weg, doch sie bleibt immer noch. Wenn du im Traum zweimal klopfst, krieg ich wieder einmal Bock. Seh dich nur mit geschlossenen Augen, also schieße ich mich noch. Will mit dir gehen, doch weiß nicht mehr weiter. Das ist ja scheiße. Fühl mich tam allein, will einfach so bei dir vorbeifahren. Oh Mann, ey, ich vermiss dich, sind wir nicht gemeinsam. Oh Mann, du bist missgemein und ich bin Mr. Einsam. Mister, ja, was soll denn bitte das? Du warst in meinem Leben, doch dann hast du Polnischen gemacht. Schüchter, schau auf unseren Chat in meinem Handy drin. Ich wurde abgeschossen von meinem Boo wie Megan Thee Stallion. Ich treff dich nur in meinem Traum und wenn ich penn, hoff ich wach nicht auf. Hab ganzen Tag an dich gedacht. Du bist so krass, hast mich gepackt. Bubu, du lebst mietfrei in meinem Kopf. Hab gehofft, Erinnerung ist weg, doch sie bleibt immer noch. Wenn du im Traum zweimal klopfst, krieg ich wieder einmal Bock. Seh dich nur mit geschlossenen Augen, also schieße ich mich noch. Ich hör nicht auf meine Atzen, ich hör nicht auf dich zu brauchen. Maus, ich glaub wegen dir fang ich an mit Rauchen. Krieg Rauch in meine Augen und die Tränen dann. Ach, ich dachte, das hält wenigstens ein Leben lang. Aber wir sind baden gegangen, ich seh wie ein Clown aus. Ich glaub, du bist ertrunken, weil du einfach nicht mehr auftauchst. Aber du lebst mietfrei in meinem Kopf. Aber du lebst mietfrei in meinem Kopf. Bubu, du lebst mietfrei in meinem Kopf. Hab gehofft, Erinnerung ist weg, doch sie bleibt immer noch. Wenn du im Traum zweimal klopfst, krieg ich wieder einmal Bock. Seh dich nur mit geschlossenen Augen, also schieße ich mich noch. Aber wo du lebst, mietfrei in meinem Kopf. Hab gehofft, Erinnerung ist weg, doch sie bleibt immer noch. Wenn du im Traum zweimal klopfst, krieg ich wieder einmal Bock. Seh dich nur mit geschlossenen Augen, also schieße ich mich noch. Aber